Das hier abgebildete Werk des spanischen Künstlers Hernando Zervidia mit dem Titel Ohne Name zeigt eine klare Reminiszenz an das Gemälde Drei Bäume im Sennfeld des flämischen Meisters Hermann Schneider. Die Anordnung der drei entfüllten Trinkbehälter spiegelt den pragmatischen Materialismus des Präsenten wider. Der Schnee steht für die Allgegenwärtigkeit des Lebens, die vom dunklen Nichts der Dunkelheit des Todes am oberen Bildrand eingerahmt wird. Die Vergänglichkeit des gefroren fluffigen Wassers umschmiegt den Fußbereich der zwei äußeren Gefäße sowie den Bauch des herniederliegenden Flüssigkeitsgefängnisses. Letzteres zeigt die Unfähigkeit, drei Flaschen aufrecht in den Schnee zu stellen und damit die Sinnhaftigkeit des Lebens. Nur andeutungsweise zu erkennen ist, was sich unter dem weißen Regenwasser verbirgt, das Jenseitige schimmert bereits im Diesseits durch und ist doch noch nicht vollständig zu erfassen. Die gesamte Komposition strotzt vor einer erstaunlichen Detailarmut. Die lakonische Farbwahl von Weiß und Braun erbaut eine Bildsprache, die eine beklemmende und kalte Atmosphäre zulässt.